Schönen guten Tag. Mein Name ist Satici. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Okay. Zuerst bräuchte ich von Ihnen ein paar persönliche Daten. Wie heißen Sie? Ich heiße Patricia Gerber. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Patricia schreibt sich P-A-T-R-I-C-I-A. Patricia. Ja. Und Gerber, der Nachname G-E-R-B-E-R. Ja. Gerber. Vielen Dank, Frau Gerber. Hier. Wie alt sind Sie? 46. Wann sind Sie genau geboren? Am 3. März 1980. Wie groß sind Sie? 1,72 Meter. Wie viel wiegen Sie aktuell? 61 Kilo. Was führst du heute zu uns? Welche Beschwerden haben Sie, Frau Gerber? Ja, seit 3 Wochen geht es mir nicht gut. Ich schlafe ganz schlecht. Ich schwitze stark. Ich bin sehr nervös. Meine Familie sagt, ich bin so nervös. Ich kann mich schlecht konzentrieren. Dann habe ich jetzt auch oft Durchfall. Das kenne ich gar nicht. Normalerweise habe ich regelmäßig einmal Stuhlgang, aber ich habe jetzt ziemlich oft sehr viel Durchfall. Wie oft Ja. haben Sie Durchfall? Ja, es war gestern zum Beispiel 5-mal. Fünfmal. Zwischen 3 und 5-mal. Alles klar, ich verstehe Ihre Beschwerden. Haben diese Beschwerden langsam oder plötzlich begonnen? Langsam. Langsam. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Nein, Schmerzen habe ich nicht. Okay. Fühlen Sie sich abgeschlagen oder müde? Ja, durch meinen schlechten Schlaf bin ich nicht leistungsfähig. Ja, ich fühle mich schon müde, ja. Jetzt klar. Haben Sie diese eine Beschwerden früher gehabt? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Okay. Haben Sie etwas dagegen eingenommen? Nein, ich wüsste nicht was. Nein. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen oder Atemnot? Also Atemnot habe ich nicht, aber ich habe irgendwie bemerkt, dass mein Puls etwas schneller geht als sonst. Ich habe sonst immer so Puls gehabt. Man soll ja mal zwischendurch seinen Puls kontrollieren, zwischen 70 und 80. Und jetzt ist er so 90 bis 100 schneller als sonst. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, auch so. Jetzt ungefähr seit der Zeit, seit einigen 3 Wochen, 2 Wochen, 3 Wochen. Sind Ihre Beine geschwollen, Nein, gerötet oder nein, überwärmt? nein. Okay. Haben Sie im Halsbereich eine Schwellung bemerkt? Nein, habe ich nicht bemerkt. Ich habe auch, wie gesagt, keine Schmerzen, keine Schwellung. Nee, habe ich nicht bemerkt. Okay. Haben Sie hervortretende Augen bemerkt? Ist mir nicht In der aufgefallen. letzten Zeit. Ist mir nicht Okay. aufgefallen. Okay. Ist Ihnen in der letzten Zeit Haarausfall bemerkt? Haarausfall. Ach, Haarausfall. Ich habe immer ein bisschen Haarausfall in den letzten Jahren, aber nee, ist mir nicht aufgefallen. Nicht mehr als sonst. Alles klar. Ist Ihr Haut trocken oder kalt? Nein, kalt ist sie nicht. Nein, eher warm. Ich hab Temperatur gemessen mal und da hatte ich immer jetzt in den letzten Tagen fast 38. Und normalerweise habe ich messe das zwischendurch mal sonst eher 37, 36, 8, 37. Aber jetzt habe ich fast 38. Achtung. Wo im Körper haben Sie das Fieber gemessen? Im Mund. Im Mund. Und wann haben Sie das gemessen? Wann Abends, gemessen? abends, abends, Abend. ja. Okay. Seit wann haben Sie diese Fieber? Seit wann haben Sie Fieber? Das weiß ich nicht genau. Ich habe erst seit einigen Tagen das jetzt gemessen. Also vielleicht seit 5 Tagen habe ich es gemessen. Vielleicht ist es schon etwas länger. Okay. Haben Sie Halsschmerzen, Schnupfen? Nein, habe ich nicht. Okay. Fühlen Sie sich Antriebslosigkeit? Antriebslos? Fühlen Sie sich antriebslos? Na, ich bin nervös. Ich bin nervös. Nervös. Ich bin schnell gereizt und antriebslos Okay. eher nicht. Alles klar. Haben Sie Bauchkrämpfe oder Bauchschmerzen? Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Durchfall Nein, haben. Bauchkrämpfe habe ich nicht. Nein. Okay. Wie sah der Durchfall aus? Der Ist ist es so wässrig, wässrig, schleimig, eher hell. Okay, ich verstehe. Haben Sie Schüttelfrost oder sehr starkes Krankheitsgefühl? Schüttelfrost habe ich nicht, aber Krankheitsgefühl schon. Also mir geht es ja nicht gut. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Beschwerden? Haben Sie etwas bemerkt? Ich habe jetzt keine Erklärung. Ich weiß das nicht, weil ich sowas ja noch nie gehabt habe. Schwitzen Sie oft in der Nacht? Ja, aber erst jetzt seit 3 Wochen. Vorher habe ich das nicht gehabt. Okay. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Schläfrigkeit haben. Und wie ist Ihr Schlaf in der Ja, Nacht? schlecht, schlecht. Ich kann nicht gut schlafen, weil ich so nervös bin, weil ich so aufgeregt bin. Haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Beides, einschlafen und durchschlafen, beides. Okay, wie ist Ihr Appetit? Sehr gut. Alles klar. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Wasserlassen? Wasserlassen? Nein, Wasserlassen habe ich keine Probleme. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang außer Durchfall? Nein, nur den Durchfall eben, ne? Sonst. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Ja, ich habe 5 Kilo Gewicht verloren in den letzten 3 Wochen. Leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Ich hab allergisches Asthma. Ich bin allergisch auf Hausstaubmilbe und auf Pollen. Jetzt auch gerade wieder der Pollen, der macht mir schon zu schaffen. Da muss ich immer mein Asthma-Spray nehmen. Und ich habe seit 10 Jahren, vor 10 Jahren hatte ich eine Schilddrüsenunterfunktion. Und ich nehme da auch regelmäßig ein Medikament ein. Darunter ist die Unterfunktion wieder normalisiert. Das wird auch kontrolliert. Das letzte Mal war das jetzt vor einem Jahr. Welche Medikamente nehmen Also Sie ein? ich nehme für die Schilddrüse ein L-Tyroxin. In welcher Dosierung nehmen Sie? Dahinter steht 75. Da nehme ich eine Tablette morgens. Und ich nehme für das Asthma ein Spray Viani-Spray ein. Damit nehme ich zweimal pro Tag. Wie schreibt man das? Wie Hani? Viani schreibt mal Viani. Viani. Ja, nie. Okay. Da ist, glaube ich, Cortison drin. Alles klar, okay. Vielen Dank. Haben Sie noch weitere Erkrankungen? Nein, sonst habe ich keine Erkrankungen. Okay. Nehmen Sie L-Trioxin-Tablette regelmäßig in der letzten Ja, Zeit? jeden Morgen. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf andere Medikamente ein? Nein, sonst nehme ich keine Medikamente ein. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden Ja, oder? als Kind wurde ich, da war ich 11 Jahre alt, da wurde ich am Blinddarm operiert. Und vor 28 Jahren hatte ich einen Kaiserschnitt. Und vor 2 Jahren hatte ich eine Operation am linken Handgelenk, weil ein Nerv war da eingeklemmt. Und ich hatte immer so in den Fingern so Kribbeln. Die Finger schliefen immer ein, war also ein Kribbelgefühl. Und das wurde operiert am Handgelenk, ein kleiner Schnitt, und danach ist es gut geworden. War es weg. Haben Sie noch Beschwerden? Nein. Kribbeln Beschwerden? Okay. Nein. Okay, Gott sei Dank. Haben Sie noch weitere Operationen? Nein, keine Operation. Alles Ich war klar. vor, wann war das? Da hatte mich meine Frauenärztin, Gynäkologin zum Urologen geschickt. Vor 6 Wochen war das. Und der hat eine Untersuchung gemacht meiner Nieren. Das war nicht angenehm. Da habe ich so etwas in die Vene bekommen. Ich glaube, ein Kontrastmittel. Und das war nicht angenehm. Das Mittel habe ich auch nicht gut vertragen. Ich konnte akustisch nicht verstehen. Könnten Sie bitte nochmal erklären, was ist passiert vor 6 Wochen? Da hat meine Gynäkologin eine Überweisung zum Urologen geschrieben, weil sie wollte gerne, dass die Nieren untersucht werden. Und dann wurde beim Urologen eine Röntgenuntersuchung gemacht, mit, glaube ich, einem Kontrastmittel. Und das fand ich sehr unangenehm. Das ist mir auch nicht so gut bekommen. Mir war da übel und ich habe sogar einmal kurz erbrochen. Ja, das war vor 6 Wochen. Wurde eine bestimmte Diagnose gestellt? Der Urologe hat nichts Auffälliges gefunden. Okay. Welche Beschwerden hatten Sie vor 6 Wochen? Ja, ich hatte zwischendurch Beschwerden beim Wasserlassen, und ich dachte, das wäre was für die Frauenärztin, für die Gynäkologin, und die hat aber fand alles in Ordnung und hat dann gesagt, sicherheitshalber überweise ich sie noch zu einem Urologen. Okay, alles klar. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Hauptstaunenmilberallergie und Pollenallergie. Ja. Welche welche Allergien Ja, gegen Pollen? zurzeit die Pollen, die zurzeit fliegen von vielen Bäumen, von den Bäumen, von der Birke und von Erle. Ich bin getestet worden und das sind sehr viele und die sind jetzt gerade um die Zeit jetzt. Das Wetter ist schön, es ist windig, und das macht mir auch schwer, sehr zu schaffen. Das ist nicht angenehm. Okay, wie äußert sich diese Allergie? Asthma, meine Schleimhäute sind angeschwollen, meine Nase läuft, meine Augen sind gereizt, hauptsächlich Asthma. Alles klar, okay. Haben Sie noch weitere Allergien? Nein, sonst nicht. Okay. Haben Sie Unverträglichkeiten gegen Ist mir nicht, irgendwelche? nicht bekannt. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin geimpft worden. Ich war jetzt vor 2 Monaten in Thailand. und für 2 Wochen. Und da war ich vorher auch beim Arzt und der hat nochmal geschaut, dass die notwendigen Impfungen für Thailand vorhanden sind. Und das war wohl noch so. Das, ja. Rauchen Sie, Frau Gerber? Nein, ich rauche nicht. Wegen dem Asthma rauche ich nicht. Okay, haben Sie im Frühjahr geraucht? Ja, aber ganz kurz nur mal. Das war nicht viel. Das waren vielleicht mal 2 Wochen. 2 Wochen nur. Ja. Okay. Okay, trinken Sie Alkohol? Ich trinke mal ein Glas Wein, so vielleicht 2, 3 Mal pro Woche. Okay. Konsumieren Sie Drogen? Nein. Okay. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronischen Erkrankungen? Also Wie zum mein Vater, Beispiel? der ist, ja, mein Vater ist 78 Jahre alt. 78, der ist herzkrank. Der hatte vor 2 Jahren eine Katheteruntersuchung und da hat er 2 Röhrchen, so Plastikröhrchen in die Herzkranzgefäße bekommen. Und er hat auch noch hohen Blutdruck. Meine Mutter ist 76 Jahre alt, die hat schwere Arthrose in beiden Knien, muss jetzt am Rollator laufen, weil sie das nicht anders schafft. Dann habe ich noch eine Schwester, die ist 48 Jahre alt, bei der wurde vor einem Jahr die Gallenblase entfernt. Ihre Schwester. Oder Ja, Schwester? Oder? Okay. Schwester, Schwester. Alles klar. Und was machen Sie beruflich, Frau Ich Gerber? bin Busfahrerin. Gibt es in der Arbeit viel Stress? Ja, als Busfahrer hat man sehr viel Stress im Straßenverkehr. Das ist immer stressig, immer anstrengend. Aber ich mache den Beruf gerne. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen eine psychologische Unterstützung empfehlen. Okay. Ja, aber später. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was ich jetzt habe, warum ich Gewicht abgenommen habe und warum ich so nervös bin. Ich kann Sie gut verstehen. Sind Sie verheiratet? Ja. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, ein Kind. Ich hatte ja einen Kaiserschnittgeburt vor 28 Jahren. 20. Okay. Sie leben in seiner Familie, habe ich recht? In Ihrer Familie. Mit meinem Mann zusammen. Unsere Tochter wohnt nicht mehr bei uns. Die ist ja Okay. 28 Jahre alt und sie ist schon länger ausgezogen. Okay. Alles klar, Frau Gerber. Ich habe alle meine Fragen gestellt. Wir Okay. sind mit unserem Gespräch fertig. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie noch Fragen an mich? Ich möchte gerne wissen, was ich habe. Ich kann Sie gut verstehen. Ich verstehe gut, dass Sie den Grund Ihrer Beschwerden so schnell wie möglich wissen möchten. Ja. Aber im Moment möchte ich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Bevor ich Ihnen etwas Genaueres sagen kann, Okay. brauche ich alle Informationen und Untersuchungen. Ich Gut. werde zuerst Sie körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen, anschließend weitere Untersuchungen durchführen. Okay. Wir müssen alle Ergebnisse abwarten. Sobald wir alle Ergebnisse haben, werden wir alles ausführlich besprechen und gemeinsam das weitere Vorgehen planen. Okay, das können wir so machen. Gut. Ja, Vielen danke. Dann Dank. haben Sie jetzt einige Minuten Zeit, sich vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, was vielleicht die Ursachen sein können und was die Patientin hat, Frau Gerber. Gibt es von den Kolleginnen und Kollegen noch Fragen? Darf ich? Ja, bitte. Haben Sie in letzter Zeit Zittern der Hände bemerkt? Warme Hände. Ja, mir ist ja sehr warm und Temperatur, meine Körpertemperatur allgemein fühle ich mich sehr warm, ja. Nein, ich meine Zittern, Zittern. Zittrig. Ja, genau. Zittrig ist mir nicht aufgefallen bisher. Ist mir bisher nicht. Ich habe es allerdings auch noch nicht so richtig überprüft. Befinden Sie sich in Wechseljahren? Ist Ihre Periode regelmäßig? Nein, in den Wechseljahren befinde ich mich laut Auskunft meiner Gynäkologin noch nicht. Noch nicht. Ist Ihre Periode regelmäßig? Sie hätte eigentlich letzte Woche sein sollen, und ist bisher aber noch nicht eingetreten. Danke. Darf ich fragen? Ja, bitte. Nach der Nierenuntersuchung mit Kontrast haben Sie bemerkt, dass Ihre Urinmenge vermindert? Nein, nein, habe ich nicht. Darf ich? Ja. Ja, bitte. Haben Sie in letzter Zeit vermehrten Durst als gewöhnlich? Das habe ich nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Haben Sie in letzter Zeit vermehrten Durst als Ach, gewöhnlich? vermehrten Durst. Ja, genau. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Haben Ich versuche immer ausreichend viel zu trinken, immer schon, aber das habe ich jetzt nicht bemerkt. Und Sie haben schon gesagt, dass Ihr Appetit sehr gut ist. Haben Sie Heißhungerattacken? Auch manchmal könnte ich schon noch mehr essen als gewöhnlich, ja. Aber so richtig Heißhunger, ja. Aber ich hab in letzter Zeit eigentlich immer Hunger. Danke. So. Ja, der Kollege arbeitet noch und brütet. Darf ich fragen? Bitte. Haben Sie in letzter Zeit Ihren Schilddrüsefunktion gemessen lassen? Also normalerweise wird die Schilddrüse so einmal im Jahr untersucht, auch mit den ganzen Werten. Und das war jetzt vor einem Jahr. Also es wäre jetzt wieder fällig, aber ich habe es in den letzten Wochen und Monaten nicht untersucht. Nein. Herr Kollege, wie sieht's aus? Könnten wir schon anfangen oder brauchen Sie noch Okay. etwas? Okay. Schönen guten Tag, Herr Oberers. Hallo? Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Es geht um Frau Patricia Gerber, die 46 Jahre alt ist. Ja. Bei einer Größe von 1,72 Meter wiegt er aktuell 61 Kilogramm. Sie, wiegt sie. Wiegt sie aktuell Ja. 60 Kilogramm. Ja. Sie stellte sich bei uns vor, wegen seit 3 Wochen bestehender Schläfrigkeit, innere Unruhe, Nervosität sowie wässriger, schleimiger Diarrhö. Ja. Begleitend bestehen Konzentrationsstörung, Müdigkeit und Tachykardie. Diese Beschwerden haben langsam begonnen und laut der Patientin hat sie keine Schmerzen. Die Fragen nach Beinödeme, Exophthalmus, Alopezie, Dyspnoe wurden verneint. Außerdem berichtet sie über eine Fieber bis 38 Abend oral gemessene Fieber. Darüber hinaus erwähnt sie Hyperhidrose seit 3 Wochen. Die vegetative Anamnese ergab Insomnie in Form von Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen sowie Gewichtsverlust von 5 Kilo innerhalb von 3 Wochen. In der medizinischen Vorgeschichte fanden sich Asthma bronchiale und unser Patient hat Flüblia Allergie, die sich mit Rhinokonjunktivitis und Dyspnoe äußert. Außerdem besteht meine außerdem litt sie vor 10 Jahren außerdem leidet sie an einer Hypotyreose. Deswegen Lange? nimmt Wie lange? Wann war das? Wie lange leidet sie an einer Hypothyreose oder wann war das? seit zehn Jahren. Vor 10 Jahren, ja. Und wird das behandelt? Zur Behandlung der Hypothyreose nimmt sie L-Trioxin 75 Milligramm morgens ein. Mikrogramm. Mikrogramm, Entschuldigung. Ja, Ja, Mikrogramm. Mikrogramm. Okay. Bezüglich der Medikation nimmt sie Viani-Spray zweimal pro Tag. Okay, Und hat sie denn nur eine Unverträglichkeit auf Pollen, Frühblüher oder noch eine andere Unverträglichkeit? Hausstaubmilbe. Hausstaubmilbe, ja, Hausstaubmilbe, ja, ist eine häufige Situation, dass viele Menschen sind allergisch auf Hausstaubmilbe, ja. Okay. Hat sie sonst noch Operationen in ihrem Leben gehabt? Im Alter von 11 Jahren hat sie sich einer Appendektomie unterzogen. Mhm. Vor 28 Jahren hat sie sich Mit 28 Jahren, im Alter von im 28 Jahren, Im ja, im Alter von 28 Jahren ja. hat sie sich eine Sextio-Caesarea unterzogen. Okay, gut. Und sonstige Operationen noch? Vor 2 Jahren hat sie linksseitige Karpaltünel-Syndrom erlitten. Weshalb sie eine Operation weshalb bei ihr eine Operation durchgeführt wurde. Ja, Sie können einfacher sagen, vor 2 Jahren wurde sie an einem Karpaltunnelsyndrom operiert. Das ist dann reicht als Information. Ja, Karpaltunnelsyndrom. Gut. Aber wichtig ist, Sie haben die Diagnose richtig benannt und ist alles gut. Ja, gibt es Auffälligkeiten in der Familienanamnese? Anamnese. Der Vater der Patienten leidet an einer KHK. Wie alt ist der Vater? Wie alt? Ihr Vater ist 78 Jahre alt. Ja, okay. Er leidet an einer Und KHK. Was hat man gemacht bei vor ihm? 2 Jahren wurde bei ihm eine Koronarangiographie durchgeführt. Zwei Stent implantiert. Okay, gut. Was hat der Vater noch? Der Vater des Patienten leidet an arterielle Hypertonie, Okay. an Und die einer Mutter? Ja, Hypertonie. und die Mutter? Die Mutter der Patienten leidet an bilaterale Gonarthrose. Okay, gut. Deswegen läuft sie mit Rollator. Ja. Gibt es Geschwister? Unsere Patientin hat eine Geschwister, Eine Schwester, ja, eine Schwester. eine Schwester, die 46 Jahre alt ist. 48, ja. Vor einem Jahr hat vor einem Jahr wurde sie vor einem Jahr hat sie sich Cholezystektomie unterzogen. Sagen Sie es einfacher. Bei der 48-jährigen Schwester wurde vor einem Jahr eine Cholezystektomie durchgeführt. Das ist einfacher, ja? Und sagt Ja. alles. Die Schwester wurde cholezystektomiert. Ne? Gut. Ja, prima. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Hyperthyreose hin. Okay. Differentialdiagnostisch kommen. Differentialdiagnostisch. Und Was würden psychologische Sie denn Störung. sagen, gibt es eine Ursache für die Hyperthyreose? Was kann für eine Ursache da sein? Vielleicht unser Patient nimmt ihre L-Tyroxin-Tablette. Nein, mehr benutzen, aber vielleicht Dass sie die Einnahme missbraucht, dass sie zu viel nimmt an L-Tyroxin, dass sie überdosiert. ja, vielleicht 75 Mikrogramm ist überdosiert, aber Ja. unser Patient nimmt diese Medikamente regelmäßig. Okay. Vielleicht Sagt die Patientin, sagt die Patientin. Es sagt kann sein, dass sie vielleicht zu viel genommen hat, ja. Aber denken Sie noch mal in der Anamnese, das haben Sie jetzt nicht erwähnt, da gab es noch etwas vor 6 Wochen. Da hatte die Patientin eine Untersuchung. Unsere Patientin untersucht vor 6 Wochen bei der Urologen bei der Urologie hat er eine Untersuchung mit Kontrastmittel. Ja, es gab eine Kontrastmitteluntersuchung. Wahrscheinlich war es ein sogenanntes IV-Pylogramm, ja, ein Pyologramm, Eine Röntgenkontrastdarstellung der Nieren war früher eine sehr, sehr verbreitete Untersuchungsmethode. Es ist, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich weniger geworden, deutlich weniger, aber es ist leider immer noch vorhanden. Ja, es ist leider oft mit einem Risiko verbunden. Diese Kontrastmittel enthalten mitunter Jod. Es kann zu einer Hyperthyreose führen. Ja, kann sein. Eventuell Ja, ist die das haben wir Patientin zu hoch eingestellt mit dem richtig. L-Thyroxin. Die letzte Kontrolle war vor einem Jahr. Das kann auch sein, dass es zu einer Hyperthyreosis factitia kommt. Alle klinischen Symptome sprechen ja eher für eine Hyperthyreose, auch der Diarrhoe. Aber jetzt bedenken Sie noch mal etwas, was Sie unbedingt im Auge behalten müssen. Denken Sie bei der Patientin an die Reiseanamnese. Reiseanamnese, ja, sie war vor 3 Monaten Vor 2 Monaten, vor 2 Monaten, ja. vor 2 Monaten in Thailand. Deswegen hatte er alle Impfungen und vielleicht während der Reise hatte sie vielleicht Darminfektionen. Hören Sie mich? Herr Heiko? Hören Sie mich? Biz duyuyoruz. Hayko koptu galiba. Ja, Hallo? wieder. Sind Sie noch da? Hallo, ich höre Ja? jetzt. Entschuldigung, meine Internetverbindung, mein Router ist hier etwas, ich bin hier auswärts. Also, die Patientin war verreist vor 2 Monaten. Wo war sie? Vor 2 Monaten war unsere Patientin in Thailand. Ja, okay. Deswegen kann sie Darminfektionen haben. Kann sie auch eine Malaria haben? Malaria, dazu habe ich keine weiteren Informationen. Aber Thailand, in Thailand. Sie müssen an Malaria denken. Differentialdiagnostisch würde ich immer an eine Malaria denken, sie zumindest ausschließen. Die Patientin ist vor 2 Monaten, 2 Wochen in Thailand gewesen. Sie haben nach Impfungen gefragt, aber man müsste wahrscheinlich noch fragen, haben Sie eine Malaria-Prophylaxe betrieben? Hatte die Patientin nicht. Keine Malaria-Prophylaxe betrieben. Und jede Diarrhoe, die in so einem Zeitraum auch noch später auftritt, nach Tropen- und Reiserückkehrern, muss man zumindest eine Malaria, muss man sie ausschließen. Das muss man machen, auch wenn die klinischen Symptome alle auf eine Hyperthyreose hindeuten. Ja, das war eine kleine Falle. Ich glaube schon, dass die Hauptdiagnose Verdacht auf Hyperthyreose ist. Ja, aber bedenken Sie bitte die Reiseanamnese, dass Sie nicht die eventuell eine Malaria übersehen. Ja, Sie messen vielleicht im Blut dann ein niedriges TSH und hohe FT3, FT4-Werte, was für eine Hyperthyreose spricht. Aber die Patientin kann ja eventuell beides haben. Sie kann ja auch eine Malaria haben. 4 bis 5 Mal Diarrhoe am Tag mit so Temperaturen um 38 Grad. Es muss nicht immer Fieber sein. Bitte dran denken. Ja? So, ich hoffe, Sie haben mich jetzt noch mal gut verstanden. Mein Internet, ja, jetzt hat es sich wieder erholt. Ich bin hier mit einem mobilen Router unterwegs. Gut, aber Sie haben das trotzdem gut gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich hätte für eine Prüfung gar keine Bedenken bei Ihnen. Ich kann Sie gut verstehen, Sie können sich gut ausdrücken. Machen Sie es Machen Sie es bitte in der Formulierung der Sätze immer einfach. Natürlich muss man, ich sehe hier unten gerade, wenn eine Diarrhö da ist in der Häufigkeit, sie ist zwar nicht blutig, sie macht keine Schmerzen, aber man muss natürlich den Stuhl auch auf pathogene Keime untersuchen. Das ist völlig klar. Gerade bei Rückkehrern aus Thailand zum Beispiel, das ist, denke ich, dann in der Klinik auch selbstverständlich. Stuhl auf pathogene Keime, dicker Tropfen bezüglich Malaria, aber Schwerpunkt sicherlich Richtung Schilddrüse. Da stimme ich Ihnen zu. Aber bitte die anderen Dinge nicht aus den Augen verlieren. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Und danke auch für die Mitarbeit bei den Kollegen. Und ich würde aber wieder sagen, wir sehen uns dann wieder regulär nächste Woche Donnerstag. Gut, dann sage ich mal Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke.